Aber ich kenne doch die Vorsehung Gottes nicht. Und warum fragen Sie, was man nicht fragen darf? Wozu solch leere Fragen? Wäre es denn möglich, dass dies von meiner Entscheidung abhängt? Und wer hat mich zum Richter bestellt darüber, wer leben soll und wer nicht leben soll? Wenn schon Gottes Vorsehung ins Spiel kommt, dann ist hier natürlich nichts mehr zu machen, brummte Raskolnikow unwirsch. Sagen Sie lieber offen, was Sie wollen, rief Sonja. Sie haben wieder etwas im Sinn. Sind Sie wirklich nur deshalb hergekommen, um mich zu quälen? Sie hielt es nicht aus und fing plötzlich an, bitterlich zu weinen. Er betrachtete sie mit düsterer Schwermut. Es verging eine geraume Zeit. »Du hast ja recht, Sonja«, sagte er endlich leise. Er war plötzlich verändert. Der gewollt dreiste und kraftlos herausfordernde Ton war verschwunden. Selbst seine Stimme war schwächer geworden. »Ich habe dir gestern gesagt, dass ich nicht kommen würde, dich um Verzeihung zu bitten. Und jetzt habe ich beinahe schon damit angefangen. Ich habe mich gemeint, als ich von Luschins und Gottes Vorsehung gesprochen habe. Ich habe damit um Verzeihung bitten wollen, Sonja.« Er wollte lächeln, aber er brachte es nur zu einem kraftlosen und schwachen Versuch. Er ließ den Kopf sinken und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Und plötzlich zog durch sein Herz ein eigentümliches Gefühl wie das eines brennenden Hasses gegen Sonja. Selber betroffen und erschrocken über dieses Gefühl, erhob er jäh den Kopf und blickte sie aufmerksam an. Er begegnete ihrem beunruhigten und bis zur Qual besorgten Blick. In diesem Blick war Liebe. Sein Hass verschwand wie ein Spuk. Er hatte sich getäuscht. Er hatte das eine Gefühl für das andere gehalten. Das bedeutete, dass der Augenblick nun gekommen war. Wieder bedeckte er sein Gesicht mit den Händen und senkte den Kopf. Plötzlich erbleichte er, stand vom Stuhl auf, sah Sonja an und setzte sich, ohne ein Wort zu sagen, mechanisch auf ihr Bett. Dieser Augenblick war in seiner Empfindung jenem anderen schrecklich ähnlich, als er hinter der Alten gestanden, das Beil schon aus der Schlinge gezogen und gefühlt hatte, dass keine Sekunde mehr zu verlieren sei. »Was ist mit Ihnen?« fragte Sonja, zu Tode erschrocken. Er brachte kein Wort heraus. So hatte er sich das Geständnis ganz und gar nicht vorgestellt und begriff selbst nicht, was in ihm jetzt vorging.